Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, aller Barmherzigen, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Sünden am Beginn und am Ende dieser Sitzung vergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und Rangstufen erhöhen durch das Wissen, das wir uns aneignen, durch das, was wir lernen und lehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Paradies versammeln, genauso wie er uns hier in dieser Moschee versammelt hat. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, nach einer längeren Pause über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erinnere ich kurz daran, was in den letzten, in der letzten Phase, bevor wir hier einsteigen, geschehen ist. Denn heute werden wir inshallah uns die Befreiung bzw. Eroberung von Mekka näher betrachten. Und zuvor, liebe Geschwister, war erst einmal der Friedensvertrag von Hudaybiyah, der 10-jährige Friedensvertrag von Hudaybiyah. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Möglichkeit gehabt, sich mit den anderen Stämmen zu beschäftigen, außer Quraysh. Und deswegen hat er in dieser Zeit die Briefe geschrieben an die verschiedenen Herrscher der damaligen Welt. Und danach gab es auch ein paar kleinere Auseinandersetzungen mit beduinischen Stämmen. Und danach gab es die Umratul Qada, das heißt die Umrah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachgeholt hatte, nachdem er zur Zeit, an dem man den Friedensvertrag von Hudaybiyah abgeschlossen hat, ihm diese Umrah verwehrt worden war. Danach hat die Schlacht von Mu'tah stattgefunden und danach die Schlacht Dhatus Salasil, die gegen den Stamm Qudaa war, beziehungsweise war es ein Angriff, vor dem sie dann geflohen sind. Und jetzt, liebe Geschwister, hat sich etwas Entscheidendes ereignet, denn zwischen den Muslimen und den Quraysh gab es diesen Vertrag, den Friedensvertrag, und dieser Friedensvertrag beinhaltete unter anderem, dass logischerweise, wenn es Frieden zwischen zwei Völkern gibt, dann muss es auch Frieden geben zwischen den jeweiligen Verbündeten dieser beiden Völker. Und das ist, was die Quraysh nicht eingehalten haben. Einer der Verbündete des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam waren die Khuza'a. Und eine der Verbündeten der Leute von Quraysh waren die Banu Bakr. Und was ist geschehen? Die Banu Bakr haben die Khuza'a angegriffen. Das wäre noch nicht das Problem, aber die Quraysh haben dann die Banu Bakr unterstützt. Und da sie sie unterstützt haben, ist das ein klarer Bruch des Vertrages gewesen. Und nachdem die Banu Bakr die Khuza'a angegriffen haben, haben die Khuza'a selbstverständlich bei ihren Verbündeten, nämlich den Muslimen, um Hilfe gefleht. Und deswegen hat Amr ibn Salim, derjenige aus Khuza'a, einer der aus Khuza'a war, ist nach Medina gegangen und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Prophetenmoschee angetroffen, während er mit seinen Freunden dort saß, und hat ihn um Hilfe gegen die Banu Bakr gebeten. Und er hat das nicht auf die normale Art gemacht, sondern er hat sich vor ihm aufgestellt und ungefähr 10 Verse aufgesagt. Das heißt, er hat sozusagen seine Bitte in Poesieform gefasst und hat ihm diese Bitte vorgetragen. Und dieses Gedicht hat Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Al-Bidaya und Al-Nihaya im 6. Band, Seite 509, in der Hajar-Ausgabe erwähnt. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gedicht hörte und verstanden hatte, was sie von ihm wollen, sagte er: Nusirta ya Amr ibn Salim. Das heißt, O Amr ibn Salim, wir werden dich unterstützen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gleich, wie es in manchen Überlieferungen heißt, er hat nicht gleich die Quraysh sozusagen angegriffen oder hat nicht gleich diesen Friedensvertrag gebrochen. Ist davon nicht gebrochen, sondern natürlich Quraysh haben den gebrochen, sondern er hat nicht gleich das als Vertragsbruch gelten lassen, sondern er hat den Quraysh erstmal noch einmal die Möglichkeit gegeben, zu wählen zwischen drei Dingen. Erstens, sie durften wählen zwischen der Entschädigungszahlung, dem Blutgeld, das sie nämlich angerichtet haben. Denn von den Khusa'a wurden einige Leute getötet. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Quraysh gesagt, wenn ihr möchtet, bezahlt ihr die Blutgelder derjenigen, die gefallen sind von Khusa'a, und dann ist die Sache sozusagen wieder gebügelt, ausgebügelt. Denn und die zweite Möglichkeit ist, dass die Quraysh sich lossagen von ihren Verbündeten, den Banu Bakr. Das heißt also, sie sagen sich von ihnen los, und das würde bedeuten, dass die Muslime sie angreifen dürfen und sich bei ihnen rächen dürfen, ohne dass Quraysh sich einmischt. Das wäre auch ein akzeptables Argument, denn Quraysh kann ja sagen, was können wir dafür, dass andere euch angegriffen haben. Und die dritte Wahl war der Kampf. Und die Quraysh haben sich zunächst für den Kampf entschieden. Und hiernach haben sie es bereut und haben Abu Sufyan ibn Harb, der Führer von Mekka, nach Medina geschickt, um diesen Friedensvertrag wieder zu erneuern. Aber er hat es nicht geschafft, diesen Friedensvertrag zu erneuern. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam die Armee vorbereitet. Aber er hat es diesmal auf eine Art und Weise gemacht, sodass keiner wissen konnte oder ahnen konnte, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich vorhat. Denn er wollte diesen Feldzug insgeheim machen, sodass die Quraysh sich nicht auf diesen Tag vorbereiten können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur allgemein aufgerufen zum Kampf, und er hat die Stämme, die um Medina herum waren, Aslam, Rifar, Musaynah, Juhaynah, Ashja' und Sulaym, alle hat er aufgerufen, und manche von ihnen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina angetroffen, und andere sind dann von Medina aus mit ihm losgezogen, und andere haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg nach Mekka getroffen. Die Anzahl, die sich dann insgesamt angesammelt hat, war eine Zahl von ungefähr 10.000 Soldaten. Von ungefähr 10.000 Soldaten, wie eben Sa'd berichtet, allerdings ohne Isnad, aber das ist eine bekannte Angelegenheit, und manche sagen mehr und manche sagen weniger. Und wie es auch heißt, liebe Geschwister, sind alle Muslime, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat, sie alle sind allesamt hinausgezogen und keiner von ihnen ist zurückgeblieben. Alle Muhajirun, alle Ansar, kein einziger von ihnen hat sich geweigert und kein einziger von ihnen ist zurückgeblieben. Und das weist natürlich auf eine unglaublich große Stärke, nicht nur militärische Stärke, sondern auch religiöse Stärke hin, denn in Schlachten zuvor ist es passiert, dass der eine oder andere zurückgeblieben ist, aber hier waren die Herzen alle vereinigt, das heißt auch der Iman war offensichtlich stärker insgesamt betrachtet als vorher. Und die Leute aus den beiden Stämmen Musaynah und Sulaym, sie selbst von beiden Stämmen jeweils kamen 1000 verschiedene Männer, und manche sagen von Sulaym waren es 700. Und wenn man das vergleicht mit Al-Hudaybiyah ein paar Jahre zuvor, dann ist das ein erheblicher Aufstieg, was die Anzahl angeht. Denn zuvor waren es bei Hudaybiyah 1400 und jetzt waren es 10.000 Menschen, die innerhalb von ungefähr 2 Jahren sich angesammelt haben. Dann, liebe Geschwister, ist folgendes Ereignis geschehen. Und zwar, nachdem manche offensichtlich mitbekommen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Mekka vorhat zu gehen, wollten sie sich vorbereiten. Oder besser genau gesagt, es geht um einen speziellen Sahabi namens Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a ist nicht nur ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern er ist ein Sahabi, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Und ihr wisst, dass die einzige Schlacht, die, wenn an der jemand teilgenommen hat, man diese Person dementsprechend bezeichnet, ist die Schlacht von Badr. Deswegen sagt man zum Beispiel Uqba ibn Amr al-Badri oder Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri. Das heißt, derjenige, der bei Badr teilgenommen hat. Bei keiner anderen Schlacht sagt man das. Warum? Weil die Schlacht von Badr war eine ganz besondere und es war die gewaltigste überhaupt. Hatib hat Folgendes gemacht. Er hat, als er erfahren hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Quraysh angreifen möchte, beziehungsweise Mekka erobern möchte, hat er einen Brief geschrieben an die Quraysh und hat ihnen mit diesem Brief mitteilen wollen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhat. Und das ist natürlich eine gewaltige Sache, denn das ist eine Art, wie eine Art Spionage, dass er sozusagen den Kriegsgrund oder das Vorhaben des Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten wollte. Und er hat dies einer älteren Frau mitgegeben und sie sollte diesen Brief bei den Quraysh aushändigen. Aber in der Zwischenzeit hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engel Jibril beauftragt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam von dieser Begebenheit mitzuteilen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit vollstem Gottvertrauen Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam und Al-Miqdad ibn al-Aswad, sie bei alle drei losgeschickt und ihnen gesagt, ihr werdet, wenn ihr jetzt losgeht, werdet ihr an einer bestimmten Stelle, nennt man auf Arabisch Rawdatu Khach, ist einfach der Name eines Gartens, heißt Khach, in einer Entfernung von 12 Meilen von Medina entfernt, sie haben gesagt, geht los und ihr werdet an der Stelle so und so eine Frau antreffen, eine alte Frau, und sie hat einen Brief bei sich, in dem das und das drin steht. Und bringt bitte diesen Brief, oder haltet sie auf, beziehungsweise bringt den Brief zu mir. Sie gingen los, und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen gesagt hat, treffen sie diese Frau an. Und diese Frau hat natürlich zuerst einmal geleugnet, dass sie irgendetwas bei sich hat. Und sie haben ihr dann gedroht und ihr gesagt, wenn du uns den Brief nicht rausrückst, und es muss die Wahrheit sein, Allah hat es ihnen mitgeteilt. Deswegen, wenn du den Brief nicht rausrückst, dann werden wir dich durchsuchen. Und die Frau hatte Ehre gehabt und sie wollte diese Sache nicht zulassen. Und wie es in einer Erzählung heißt, hat sie den Brief aus ihren Haaren herausgezogen und hat ihnen den Brief ausgehändigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als dann die Leute zurückkamen mit dem Brief, sagte er zu Hatib, Hatib, was ist das? Hatib, was ist das, was du da getan hast? Und er sagte, O Gesandter Allahs, sei nicht zu eilig in deinem Urteil. Ich war ein Verbündeter der Quraysh. Und ich gehörte nicht zu den angesehensten unter den Quraysh. Und diejenigen, die mit dir sind, von denjenigen, die ausgewandert sind, sie haben Verwandte unter den Quraysh, die ihre Familien beschützen und ebenso ihr Vermögen. Und so wollte ich, da ich keinerlei Verwandtschaftsbeziehung mit ihnen habe, so wollte ich ihnen diesen Gefallen tun, damit sie im Nachhinein auch meine Familie beschützen. Ich habe das aber nicht gemacht als Abfall vom Glauben und auch nicht als Zufriedenheit mit dem Unglauben, nachdem ich den Islam angenommen habe. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, was den da angeht, so hat er die Wahrheit gesprochen. Daraufhin sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, O Gesandter Allahs, erlaube mir, dass ich den Kopf dieses Heuchlers abschlage. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war bei der Schlacht von Badr dabei. Und woher weißt du, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala auf die Leute geschaut, die bei Badr mitgemacht haben und zu ihnen gesagt, macht was ihr wollt, denn ich habe euch bereits vergeben. Und daraufhin hat Allah azza wa jall die Aya herabgesandt aus Surat al-Mumtahina, die erste Aya, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattachidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda, bis zum Ende, und die übersetzt auf Deutsch bedeutet dieser Teil, O die ihr glaubt, nehmt nicht meinen Feind und euren Feind zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt. Aus dieser Begebenheit lernen wir den hohen Stellenwert derjenigen Sahaba, die bei der Schlacht von Badr mitgemacht haben. Denn man sieht an diesem Hadith, dass obwohl er ein Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten hat, was sehr große Konsequenzen haben kann, das bedeutet trotzdem nicht, dass er für diese Tat büßen muss, denn er hat so viel Gutes bereits für den Islam getan, dass diese Sünde, die er hier begangen hat, sozusagen versunken ist in den, im Meer seiner guten Taten. Und deswegen lernen wir aus dieser Begebenheit, dass wir auch mit den Muslimen so umzugehen haben, dass wenn ein Muslim grundsätzlich bekannt ist dafür, dass er ein guter Mensch ist und Gutes tut, und wenn von ihm mal etwas Schlechtes passiert, und was gibt es noch Schlimmeres als so etwas wie Hatib radiallahu anhu in diesem Fall gemacht hat, denn das hätte Leben kosten können, das hätte zumindest kosten können, dass Makka nicht befreit wäre, und Allah weiß, was sich daraus alles hätte an schlimmen Dingen ergeben können. Wie dem auch sei, trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm verziehen, obwohl diese Sünde gewaltig ist. Sonst hätte Umar nicht gesagt, lass mich seinen Kopf abschlagen, den Kopf dieses Heuchlers. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nein, er hat bei Badr mitgemacht. Das ist sozusagen der Hinderungsgrund für diese Strafe gewesen. Und wir lernen, liebe Geschwister, aus diesem Hadith ebenfalls, dass die Tatsache, dass Hatib versucht hat, hier den nicht-muslimischen Quraysh einen Hinweis zu geben, der ihnen hilft gegen die Muslime, ist nicht unbedingt ein Grund dafür, dass man vom Glauben deswegen abfällt. Und also was war sein Beweggrund? Sein Beweggrund war ganz einfach. Er sagte, die anderen Muhajirun, das heißt die Ausgewanderten, die anderen Ausgewanderten, die aus Mekka nach Medina ausgewandert sind, sie, wenn Quraysh angegriffen würde, dann würden sie ihre Familien beschützen, weil es unter ihnen Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Und man beschützt sich, auch wenn man teilweise einen anderen Glauben hat, aber wenn man untereinander verwandt ist, dann trotzdem beschützt man sich aus Liebe aufgrund der Verwandtschaft. Und er sagte aber, zwischen meiner Familie in Mekka und den Qurayshiten gibt es keinerlei Verwandtschaftsbeziehung. Und deswegen wollte ich ihnen diesen einen Gefallen tun, sodass, wenn die Quraysh angegriffen würden, würden sie meine Familie mit beschützen. Wie gesagt, er hat dieses Argument vorgebracht, und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat ihm das diese Entschuldigung an sich ist keine akzeptable Entschuldigung, sondern er hat ihm verziehen aufgrund seiner großen Errungenschaft, nämlich dass er bei der Schlacht von Badr mitgemacht hat. Und natürlich in dieser Begebenheit zeigt sich ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich dass Allah azza wa jall ihm mitgeteilt hat, an welcher Stelle wer erscheinen wird und was er dabei haben wird und wer derjenige Sahabe ist, der diesen Brief geschickt hat und so weiter und so fort. Und das ist ein Beweis, dass man nicht für jede große Sünde vom Glauben abfällt, wie in diesem Fall von Hatib radiallahu ta'ala anhu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nach Mekka losgezogen, ohne dass man das wusste, hat Medina verlassen, und wir befinden uns im 8. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das Ganze hat stattgefunden im Monat Ramadan. Und so sind die Sahaba radiallahu ta'ala mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fastend losgezogen. Und erst als sie bei einer Wasserquelle namens Kadid angekommen waren, die ungefähr 86 Kilometer entfernt war, von Mekka entfernt war und ungefähr 301 Kilometer von Medina entfernt war, hat er erst sein Fasten gebrochen. Und daraus lernen wir auch diese Begebenheit, dass man, wenn man am Anfang des Tages fasten muss, weil man losgezogen ist, dann darf man unterwegs sein Fasten brechen, denn man ist dann nicht mehr sesshaft, Muqim oder Mustautin, sondern man ist dann in diesem Fall auf der Reise. Ja? Aber sie haben das sogar erst offensichtlich mehrere Tage später erst gemacht. Denn wenn Mekka ungefähr grob 400 Kilometer entfernt ist von Medina, nach den Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe, sind es 387 Kilometer. Dann in diesem Fall, bei einer zehntägigen Reise, sind es ungefähr 40 Kilometer pro Tag. Also haben sie schon ungefähr 7 oder 8 Tage Reise hinter sich gehabt. Und daraus lernen wir, dass man auch, wenn man auf der Reise ist, fasten darf. Und sogar sagen die Gelehrten, dass wenn man auf der Reise fasten kann und das keinen Hinderungs- und das keinen Schaden mit sich bringt und einen nicht aufhält von der Sache, die man eigentlich auf der Reise machen wollte, dann ist es kein Problem, dass man fastet auf der Reise. Und so sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beides gemacht hat und somit ist beides auch in Ordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie auch als er später nach Tabuk ging, hat auch hier bei der in Medina jemanden zurückgelassen, der verantwortlich ist, sozusagen den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Führer und Regierender in Mekka ersetzt. Und das war Abu Ruhum, Kulthum ibn Husayn al-Ghifari, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wann genau im Ramadan des 8. Jahres dieser Feldzug stattgefunden hat. Manche sagen am 13., manche andere sagen am 16. und wieder andere sagen am 17. und wieder andere sagen am 18. Also noch einmal, manche sagen, das war am 13. Ramadan, andere sagen, es war am 16. Ramadan und wiederum andere sagen, es war am 17. Ramadan und andere sagen, das war am 18. Ramadan. Und auch aus diesen Sachen lernen wir immer wieder, dass es keinen Sinn macht, dass man einen bestimmten Tag herauspickt und diesen zu einem Feiertag erklärt, wenn sogar wir Muslime selbst und uneinig sind darüber, wann dieser Tag überhaupt stattgefunden hat. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam und viele, viele andere Begebenheiten. Warum? Warum? Es ist ganz einfach, weil diese Sachen nicht wichtig sind. Wenn die Sachen wichtig gewesen wären, wenn das irgendetwas mit unserer Religion zu tun hätte, dass man diesen Tag irgendwie besonders feiert, dann die Sahaba radiallahu anhum hätten sich das aufs Beste gemerkt, genauso wie sie sich gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 9. Tag von Dhul-Hijjah in Arafah war und nicht am 8., nicht am 10. Ja? Und genauso wie sie sich gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 10. von Muharram gefastet hat, weil da es Sunna ist, an diesem Tag zu fasten und so weiter und so fort. Das heißt, die wichtigen Sachen, die haben sie sich gemerkt und die Sachen, die unwichtig sind, die keine Rolle spielen, damit haben sie sich auch nicht viel beschäftigt. Dann, liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Leuten auf dem Weg war nach Mekka, sind auf dem Weg ihm bereits manche Führer, Oberhäupter der Götzendiener über den Weg in die Quere gekommen. Das heißt, sie haben ihn getroffen unterwegs. Und sie haben unterwegs schon den Islam angenommen. Das heißt, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ankam. Es kann sein, dass das unter anderem Stammesführer waren, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorbeikam. Denn die Leute, die die Armee unterwegs sehen, sie wissen natürlich Bescheid, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterwegs ist. Wie dem auch sei, auch ein Verwandter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ibn al-Harith, er ist ein Milchbruder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beide wurden von der gleichen Mutter gestillt. Sowohl er als auch Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira, sie beide trafen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahmen den Islam an. Und das war eine besondere Sache, denn sie beide waren bekannt für ihre große und hartnäckige Feindseligkeit gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und subhanallah, hier sieht man, wie Allah azza wa jall das Herz eines gläubigen Menschen wendet, wann er will und wie er will und an welcher Stelle auch immer er will. Und Abu Sufyan ibn al-Harith, er hatte den Propheten sallallahu alaihi wasallam 20 Jahre lang ungefähr, bekämpft in den verschiedenen Kämpfen, in verschiedenen Kriegen. Bis Allah azza wa jall den Islam in sein Herz gesetzt hat. Und er hat den Islam auf gute Art und Weise ausgeführt und so gut sogar, dass er einer der wenigen war, die bei der Schlacht von Hunain mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam standhaft auf dem Schlachtfeld geblieben sind. Denn viele, die meisten sind geflohen, wie wir sehen werden in der kommenden Schlacht. Aber er war einer der wenigen, die standhaft geblieben sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und der andere, Abdullah ibn Ubay, ibn Abi Umayya, der auch feindselig war dem Islam gegenüber, er ist der Halbschwager des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Halbschwager deshalb, weil er ist der Halbbruder von Salama. Und Salama ist die Mutter der Gläubigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und er ist sozusagen der Halbschwager des Propheten sallallahu alaihi wasallam väterlicherseits. Er kam und traf den Propheten sallallahu alaihi wasallam an einer bestimmten Stelle zwischen Medina und Mekka, nahm den Islam an und übte den Islam auch auf schöne Art und Weise aus. Und er war auch dann bei der Befreiung von Mekka dabei und ist später als Märtyrer gefallen, als die Muslime Taif umzingelten. Das kommt alles später, inshallah. Als die Muslime in einer Ortschaft ankamen, namens Juhfa, kam Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und wollte Hijra machen. Also wollte auswandern. Er kam als Auswanderer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Geschichte wird erzählt allerdings ohne Isnad. Und deswegen sagen manche, also deswegen könnte man denken, dass er zu diesem Zeitpunkt den Islam angenommen hat. Aber er hatte schon, wie andere Gelehrte gesagt haben, schon ein paar Jahre vorher den Islam angenommen, und zwar als Khaybar, die Stadt der Juden, dort in der Nähe von Medina, ein paar hundert Kilometer entfernt, als sie noch bevor die Muslime Khaybar erobert haben, hat Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu ta'ala anhu den Islam schon angenommen. Insofern hat er den Islam angenommen und ist erst viel später ausgewandert. Es gibt ein paar Überlieferungen, die allerdings unauthentisch sind, dass er schon vor der Schlacht von Badr, also vor dem zweiten Jahr, den Islam angenommen hat, aber, und manche sagen sogar vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber das ist ein bisschen unwahrscheinlich, denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Quraysh bekämpfte in der Schlacht von Badr, war er einer der Gefangenen und er musste sich wie jeder andere auch aus dieser Gefangenschaft loskaufen. Und deswegen, wenn er Muslim gewesen wäre, hätte er wohl kaum sich loskaufen müssen. Wie dem auch sei, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, dieser Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem wir gerade sprechen, er war ein guter Spion für die Muslime, denn er hat immer den Muslimen die ganzen Nachrichten überbracht von den Leuten der Quraysh. Und so war er ein Genuss und eine Freude für die schwachen Muslime, die in Mekka zurückgeblieben sind. Und so wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer Bescheid, was die Leute von Quraysh gerade vorhaben. Unterwegs gibt es eine Stelle, die heißt Marr al-Dhahran. Und an dieser Stelle haben die Muslime dann ihr Lager aufgeschlagen. Und bis dorthin haben die Quraysh nichts von dem gemerkt, was die Muslime vorhatten. Abu Sufyan, das ist also schon in der Nähe jetzt von, sehr in der Nähe von Mekka. Ja. Abu Sufyan ibn Harb, der Führer von Mekka, und Hakim ibn Hizam, der später den Islam angenommen hat, und Budayl ibn Warqa al-Khuza'i, diese drei Leute sind dann, sie waren wie Spione für die Quraysh und sind aus Mekka hinausgegangen, um zu schauen, was gibt es Neues. Was gibt es Neues? Hat irgendjemand irgendwelche Bewegungen bemerkt? Gibt es irgendwelche Leute, die sich auf den Weg nach Mekka machen? Und er traf dann Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der, wie gesagt, schon den Islam angenommen hat. Diese drei Mushrikun, die drei Götzendiener, haben dann Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu ta'ala anhu getroffen. Und sie haben sich dann unterhalten. Warum? Weil sie haben sich beraten, meine ich. Warum? Weil sie haben eine Armee von Weitem gesehen. Und manche von ihnen dachten, das wäre Khuza'a. Khuza'a, nochmal zur Erinnerung, das ist derjenige Stamm, der mit den Muslimen verbündet war und der angegriffen worden war am Anfang von den Banu Bakr, den Verbündeten der Quraysh. Das heißt sozusagen, der Auslöser des Ganzen war, dass die Verbündeten der Quraysh die Verbündeten der Muslime angegriffen hat. Und sie haben jetzt gesagt, vielleicht sind das die Khuza'a, die sich jetzt rächen wollen bei den Quraysh, und deswegen wollen sie, bewegen sie sich in Richtung Mekka. Und das weist darauf hin, dass die Muslime es geschafft haben, bis zu diesem Zeitpunkt, dass niemand erfährt darüber, dass sie vorhaben, nach Mekka zu kommen. Aber als sie schon da waren, sie sind jetzt schon gleich da, hat Al-Abbas ihnen dann gesagt, nein, das sind nicht Khuza'a, sondern das sind die Muslime aus Mekka. Und sie haben ihn dann gefragt, was meinst du, Al-Abbas, was sollen wir tun? Das heißt, sollen wir uns wehren? Sollen wir die Armee zusammenrufen? Sollen wir uns ergeben? Was meinst du? Und er hat ihnen gesagt, ich schlage euch Folgendes vor, ihr beide kommt mit mir und wir gehen zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir gehen zu dem Ort, wo sie sich niedergelassen haben. Und sie waren damit einverstanden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann Abu Sufyan vorgeschlagen, den Islam anzunehmen. Und hat ihn zum Islam eingeladen. Und hat mit ihm schön, auf schöne Art und Weise gesprochen. Und Abu Sufyan war erst ein bisschen zurückhaltend. Und da war sich seiner Sache nicht sicher. Und dann hat er zu Al-Abbas, zu seinem Onkel gesagt, nimm du ihn und kümmere dich um ihn, nimm ihn in dein Zelt und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, bring ihn nochmal zu mir. Das heißt, er sollte sich ein bisschen Zeit lassen und sehen, dass er den Islam soll ihn freiwillig annehmen. Es gibt keinen Zwang, den Islam anzunehmen. Und er sollte sich nochmal Gedanken darüber machen, ob das für ihn besser ist, den Islam anzunehmen oder als Verlierer dazustehen, wenn die Muslime die Quraysh besiegen. Denn manche Menschen, es gibt verschiedene Beweggründe, die einen zum Islam bringen. Am Endeffekt, am wichtigsten ist, am Ende zum Islam kommt. Wie dem auch sei, und am nächsten Tag kam dann Abu Sufyan tatsächlich und hatte den Islam angenommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden, Abu Sufyan ibn Harb. Und Al-Abbas hat ihm nämlich zu verstehen gegeben, dass die Kraft der Muslime ungeheuerlich groß ist. Und er hat Folgendes gemacht, er hat dafür gesorgt, dass die Armee der Muslime an ihm vorbeilaufen soll. Und Abu Sufyan merkte dann, dass die Quraysh sich dieser Armee nicht gegenüberstellen kann. Die Quraysh werden diesen Krieg verlieren, wenn es dazu kommt. Und auch kamen dann, wie gesagt, der Prophet Sallallahu alaihi hatte die ganze Armee in Kompanien eingeteilt. Jede Kompanie hat ihren eigenen Führer und die Muhajirun und die Ansar, als sie dann kamen, war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unter ihnen und er ging auch dort vorbei und Abu Sufyan beobachtete dies und daraufhin sagte Abu Sufyan zu dem Onkel, und zwar sagte zu Al-Abbas, Wallahi laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawm azima. Er sagt also, er spricht Al-Abbas ibn Abi Talib an und sagt zu ihm, das Reich deines Neffens ist gewaltig geworden. Und der Neffe von Al-Abbas ist, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte Al-Abbas, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Waihaka ya Aba Sufyan, innaha nubuwa. Er sagte zu ihm, nein, o Aba Sufyan, es ist das Prophetentum. Es ist das Prophetentum. Es ist also nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Mensch, der diese Macht bekommen hat, sondern es ist das Prophetentum, das ihm mit Allahs Erlaubnis diese Macht verliehen hat. Und dann sagte er, so ist es. Wie dem auch sei, Abu Sufyan kehrte dann zu den Quraysh zurück, als Muslim, und sagte ihnen, teilte ihnen mit, dass die Muslime auf dem Weg seien zu ihm, und hat ihnen verboten, hat ihnen gesagt, bitte wehrt euch nicht. Es macht keinen Sinn, wehrt euch nicht. Und ein Sahabi namens Sa'd ibn Ubada, er war derjenige, der die Flagge der Ansar, die Ansar sind die Muslime aus Medina, die den Propheten von dort aus unterstützt haben, im Gegensatz zu den Muhajirin, die ausgewandert sind dorthin, das heißt die eigentlichen Einwohner von Medina, die den Islam angenommen haben. Sa'd ibn Ubadah, er hatte die Flagge der Ansar. Und als die Kompanie ist eine Teilarmee, als die Kompanie der Ansar an Abu Sufyan vorbeiging, als er die ganze Kompanie vor sich sah, sagte Sa'd ibn Ubadah, radiallahu ta'ala anhu, Al-Yawma Yawmul Malhamah, Al-Yawma Tustahallul Ka'ba. Das heißt, heute ist der Tag der Schlacht. Und heute wird die Ka'ba ihre Heiligkeit verlieren. Heute ist der Tag der Schlacht und heute wird die Ka'ba ihre Heiligkeit verlieren. Und er will damit sagen, heute wird Quraysh abgeschlachtet. Das wollte er damit sagen. Und heute gibt es auch keine Heiligkeit mehr für die Ka'ba, weil normalerweise, du darfst nicht in dem Haram-Gebiet von Mekka und Medina, man darf dort nicht einen Kampf beginnen. Und er wollte damit sagen, am heutigen Tag werden wir das sehr wohl machen. Abu Sufyan hörte diese Worte von Sa'd ibn Ubadah und teilte sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sa'd liegt falsch, heute ist der Tag, an dem die Ka'ba verherrlicht wird und heute ist der Tag, an dem die Ka'ba neu eingekleidet wird. Und hier sehen wir sehr schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt gar nicht vorhatte, irgendwie ein Gemetzel zu machen. Und er hatte auch gar nicht vorgehabt, sich zu rächen, wie wir später sehen werden. Sondern es ist der Tag, an dem er sich gehofft hat, dass die Quraysh einsehen, dass es keinen Sinn mehr macht, sich gegen die Ausbreitung des Islam zu wehren. Und dass es am besten ist für sie, dass sie den Islam annehmen. Dann werden sie in diesem Leben es genießen und im nächsten Leben es ebenfalls genießen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann als Strafe sogar die Flagge von Sa'd ibn Ubadah weggenommen und sie seinem Sohn Qais gegeben. Später hat dann Sa'd mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nochmal gesprochen und ihm gesagt, O Gesandter Allahs, gib mir lieber wieder die Flagge, denn ich habe Angst, dass mein Sohn Fehler begeht. Offensichtlich war er nicht in der Lage, wie sein Vater, eine Kompanie zu führen. Und daraufhin hat er sie dann wieder zurückbekommen. Denn es war klar, die Lektion hat er erteilt bekommen. Und deswegen war es kein Problem mehr, wenn er sie wieder bekommen dürfte. Als sie dann, wie gesagt, sie sind an dieser Stelle, diese Ortschaft, die man Marr-ul-Dhahran nennt, hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschlossen, dass er in Mekka einmarschieren wird. Und er hat dann die verschiedenen Führer der Kompanien bestimmt und hat die Armee eingeteilt in drei Teile. Einmal in den rechten Flügel und einmal in den linken Flügel und einmal in den mittleren Flügel. Und Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er hatte den rechten Flügel und Az-Zubayr ibn al-Awwam, er hatte den linken Flügel und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu ta'ala anhu, er war verantwortlich für die Fußarmee und offensichtlich war das der mittlere Teil und Allah weiß am besten Bescheid. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte an diesem Tag zwei Flaggen gehabt, eine große und eine kleine. Und die große, was man auf Arabisch Raya nennt, Entschuldigung, die kleine, die man auf Arabisch Raya nennt, sie war von weißer Farbe die große, die man auf Arabisch Liwa nennt, sie war von weißer Farbe und die kleine, die man auf Arabisch Raya nennt, sie war von schwarzer Farbe. Wie dem auch sei, das sind Dinge, die keine große Bedeutung haben, denn die Flaggen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten unterschiedliche Farben, wie Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala das uns mitgeteilt hat. Tayyib, die Quraysh hatten natürlich zuvor ihre Verbündeten gehabt, die sich alle mit ihnen versammelt hätten, sobald sie angegriffen würden. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sich auf den Weg nach Mekka gemacht hat, wissen wir, wie wir vorhin erfahren haben, dass Abu Sufyan hat den Qurayshiten gesagt, bitte wehrt euch nicht. Und deswegen, nach und nach kamen ein paar Leute aus den anderen Stämmen und hatten versucht, mit den Muslimen zu kämpfen. Und jeder, der sich in die Armee der Muslime, auf den Weg der Armee der Muslime geworfen hat, hat die Armee des Propheten sallallahu alaihi wasallam dann beseitigt. Und so ist die Armee vorgedrungen. Also es gab fast keine Auseinandersetzung, bis auf diese ein paar wenige Auseinandersetzungen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka betrat von dem Stadtviertel namens Quda, und er betrat dort die Mekka, bis er bei dem hügelischen As-Safa ankam, sallallahu alaihi wasallam. Und Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu kam aus der entgegengesetzten Richtung. Und der Historiker Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, er berichtet von einer kleinen Auseinandersetzung, die stattgefunden hat zwischen der Kompanie von Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu und manchen Götzendiener. Und bei dieser Schlacht sind drei Reiter von den Muslimen gefallen, und von den Mushrikin, von den Götzendienern, sagten manche Überlieferungen, sind 12 verschiedene gefallen. Manche Überlieferungen sagen 12, das ist die Überlieferung von Ibn Ishaq, und die Überlieferung von Musa ibn Uqba, sie sagt, dass es 24 waren, und diese Überlieferung ist Mursal, genau wie die erste. Und Al-Waqidi, rahimahullah, er sagt, es sind 28 gewesen, allerdings ohne Isnad. Und es gibt andere Überlieferungen, die ebenfalls unauthentisch sind, die davon reden, dass 70 sind, die auf der Seite der Quraysh gefallen sind. Oder auf der Seite der Götzendiener gefallen sind. Und allgemein gelten die Historiker oder die Bücher von Ibn Ishaq und Musa ibn Uqba als die authentischsten Bücher, was die Feldzüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht. Und Musa ibn Uqba, seines gilt als allen voran, und deswegen kann man davon ausgehen, dass es ungefähr 24 waren, wie er es überliefert hat, rahimahullah ta'ala. Abu Sufyan, in der Zwischenzeit, wie gesagt, es sind einige gefallen von den Quraysh, 24 Leute sind gefallen von den Quraysh, und offensichtlich in ein paar anderen Auseinandersetzungen auch noch ein paar, und deswegen sagte Abu Sufyan zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandte Allahs, auf Arabisch heißt Ubihat Khadra Quraysh. Das heißt sinngemäß übersetzt, heute kann es geschehen, dass alle Quraysh fallen werden. Oder alle Quraysh werden heute vielleicht getötet. Und La Quraysh ba'da al-yawm. Es wird nach dem heutigen Tag wird es Quraysh nicht mehr geben, wenn es so weitergeht. Daraufhin, und das weist natürlich darauf hin, dass schon einige gefallen sind. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala dar Abi Sufyan fahu amin. Wer das Haus von Abu Sufyan betritt, ist sicher. Und daraufhin sind natürlich alle Leute gestürmt in Richtung vom Haus von Abu Sufyan. Und andere haben sich in ihre eigenen Häuser eingeschlossen, und jeder, der sich in sein Haus eingeschlossen hat, dem wurde nichts getan. Was auch darauf hinweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Interesse daran hatte, sich in einen Krieg mit den Quraysh zu begeben, sondern es wäre viel besser, wenn sie sich ergeben, ob sie den Islam annehmen oder auch nicht. Es wäre viel besser für sie und auch für die Muslime angenehmer. Die Ansar wiederum haben diese Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bemerkt. Und sie haben sich daraufhin gefürchtet und haben Angst bekommen, und befürchtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieser Barmherzigkeit, die er ihnen, den Quraysh, entgegengebracht hat, dass er vielleicht in Mekka bleiben wird. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für sie, nachdem sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 8 Jahre verbracht haben, dass er dann plötzlich, ohne dass sie es erwartet hätten, dass er plötzlich in Mekka bleibt und sie alleine zurückkehren ohne den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sie beruhigt, indem er gesagt hat, Al-Mahya Mahyakum wal-Mamatu Mamatukum. Das heißt so viel wie, ich lebe und sterbe bei euch. Ich lebe und sterbe bei euch. Und so ist es auch gewesen. Er ist natürlich später wieder nach Medina zurückgekehrt und er hat auch, ist auch dort gestorben, sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte die Führer der Kompanien angeordnet, hatte ihnen angeordnet, dass sie niemanden bekämpfen sollen, außer diejenigen, die natürlich sie wiederum bekämpfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat allgemein ausgerufen, dass alle Menschen sicher sind. Alle Menschen Sicherheit genießen dürfen, bis auf 4 Männer und 2 Frauen. 4 Männer und 2 Frauen, die einzigen, alle anderen, trotz dem, was sie den Muslimen angetan haben in der Vergangenheit, trotzdem, sie alle genießen Sicherheit und keinem von ihnen darf etwas angetan werden. Aber diese 4 Männer und 2 Frauen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihre Tötung angeordnet, selbst wenn sie sich an den am Kleid der Kaaba, am Kleid, dem Tuch der Kaaba festhalten würden. Das ist, denn der ganze Haram-Gebiet ist ein Ort, an dem nicht getötet werden darf. Und der ganze Gebiet ist deswegen heilig, weil dort durch die Kaaba steht und Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern ist das die heiligste Stelle überhaupt. Und wenn jemand Zuflucht sucht bei der Kaaba, in dem Sinne, dass er sich an der Leine dort festhält, dann ist das bildlich ein Ausdruck dafür, dass er Sicherheit ersucht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angeordnet, dass diese Leute getötet würden, selbst wenn sie sich an der Leine der Kaaba, am Tuch der Kaaba festhalten würden. Und diese 4, die 4 Männer sind Ikrimah ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khattal und Miqyas ibn Subaba und Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Was Abdullah ibn Khattal angeht, so wurde er getötet, während er sich an der Kaaba festhielt. Und was Miqyas ibn Subaba angeht, so wurde er, ist er geflohen und man ist ihm hinterhergerannt und tötete ihn auf dem Markt von Mekka. Und was Ikrimah ibn Abi Jahl und Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh angeht, so haben sie beide es geschafft, noch bevor jemand zu ihnen kommt, beide haben es geschafft, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kommen und den Islam anzunehmen, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Islam von ihnen beiden angenommen hat. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, der Imam Gelehrte und Hadith Gelehrte Ibn Hajar und Autor von Fathul Bari, er hat noch weitere Namen erwähnt. Insgesamt sind es bei ihm 9 Männer gewesen und 8 Frauen gewesen, denen er, wie heißt es, deren Tötung der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hatte. Und der Grund natürlich war die große Feindseligkeit, die sie, diese Leute speziell dem Islam angetan haben, damit niemand im Nachhinein es wagt, den Muslimen Unrecht und Tyrannei tyrannisch gegenüber zu sein. Das sozusagen, dass es eine Lektion ist für jeden anderen, der das Gleiche in Zukunft tun möchte. Nicht vergessen, die ganze Sache wurde ausgelöst durch was? Durch den Angriff der Banu Bakr an die Khuza'a. Und deswegen gab es hier noch eine Rechnung zu begleichen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung von Mekka hat er den Banu Bakr, hat er den Khuza'a erlaubt, sich an den Banu Bakr zu rächen. Hat ihn erlaubt, sich an den Banu Bakr zu rächen, und zwar bis zum Nachmittag. Hatten sie Zeit, sich zu rächen, denn wenn sie sich nicht gerecht hätten an ihnen, dann wäre dieser Hass für immer da geblieben, und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ihnen erlaubt. Als dann der Nachmittag eintraf, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Waffenstillstand bekannt gegeben und hat gesagt, dass ab jetzt niemand mehr bekämpft werden darf, und hat klar gemacht, dass Mekka heiliges Gebiet ist. Und als dann im Nachhinein jemand trotzdem noch getötet worden war. Das heißt, die Khuza'a hatten nach dieser Verkündung trotzdem noch eine Person von den Banu Bakr getötet, aber offensichtlich aus Unwissenheit, und ihnen hat diese Nachricht nicht erreicht. Und sie war, und dann sind die Banu, sind dann die Leute natürlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und sie wollten Rache haben, und der Prophet alaihi salatu wasalam hat das nicht akzeptiert, sondern er hat das Blutgeld selbst dann bezahlt, damit die Leute sozusagen zufrieden sind, und hat ihnen nicht erlaubt, Rache zu üben. Und dann hat er klar gemacht, sallallahu alaihi wasallam, dass wer nach diesem Zeitpunkt jetzt noch jemanden tötet, so hat die Familie des Getöteten das Recht, entweder auf Wiedervergeltung oder auf Blutgeld. An dieser Stelle machen wir eine Pause, barakallahu fikum, und dann machen wir inshallah danach noch kurz weiter. Wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd, im Namen Allahs des Alabans beim Herzigen, Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Folgendes, liebe Geschwister, das letzte, was wir erwähnt hatten, war die Erlaubnis des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass die Khuza'a sich von den Banu Bakr rächen dürfen, und dass der Prophet alaihi salatu wasalam danach den Kampf und den Krieg ein für alle Mal beendet hat und keiner durfte mehr irgendjemanden angreifen. Die meisten und allermeisten Mekkaner, wie bereits erwähnt, sie haben es genossen, sie haben die Sicherheit des Propheten genossen, die er allen verliehen hat, und wir haben gesagt, es gab diese Ausnahme von diesen paar Leuten, und dazu möchte ich euch eine Überlieferung vorlesen. Und diese Überlieferung befindet sich in Sunan Abi Dawud. Sa'ad radiallahu ta'ala anhu berichtet, Sa'ad ibn Sa'id, Entschuldigung, Sa'ad, wahrscheinlich Sa'ad ibn Ubadah, radiallahu anhu, er berichtet, er sagte, am Tag der Befreiung Makkas gewährte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam allen Leuten außer vier Männern und zwei Frauen Sicherheit. Er zählte sie dann auf und sagte, und auch Ibn Abi Sarh. Er sagte, was Ibn Abi Sarh angeht, so hat er sich bei Uthman Ibn Affan versteckt. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Leute zum Treueschwur, also zur Bay'a, aufrief, brachte er ihn mit und stellte ihn vor den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, das heißt Ibn Abi Sarh, er sagte, O Prophet Allahs, Entschuldigung, Uthman, O Prophet Allahs, nimm den Treueschwur von Abdullah, also Ibn Abi Sarh, an. Da erhob er seinen Kopf und schaute ihn an. Dies geschah dreimal. Dreimal hat der Prophet ihn angeschaut und dann wieder weggeschaut. Das heißt also, er hat seinen Treueschwur nicht angenommen. Er hat ihm jedes Mal die Hand ausgestreckt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm die Hand nicht ausgestreckt. Jedes Mal weigerte er sich. Nach dem dritten Mal akzeptierte er seinen Treueschwur. Hiernach wandte er sich seinen Freunden zu und sagte, gibt es unter euch keinen Besonnenen? Gibt es unter euch keinen Besonnenen, der sich zu diesem da begeben und ihn getötet hätte, als er sah, dass ich meine Hand vor seinem Treueschwur zurückhielt? Insofern hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwartet, dass sie dementsprechend reagieren. Da sagten sie, O Gesandter Allahs, wir wussten nicht, was du denkst. Hättest du uns doch mit den Augen ein Zeichen gegeben? Er sagte, es steht einem Propheten nicht zu, verräterische Augen zu haben. Das ist die Geschichte in Bezug auf Abdullah ibn Abi As-Sarh. Die anderen drei waren, wie gesagt, Ikrimah ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khattal und Miqyas ibn Subaba. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sagte in Sunan An-Nasa'i, das heißt eine andere Hadith-Sammlung, er sagte, über diese vier, tötet sie, wo immer ihr auch sie findet. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Selbst wenn sie sich am Überhang der Kaaba festhalten. Abdullah ibn Khattal wurde von Sa'id ibn Hurayth getötet, während er sich am Überhang festhielt. Haben wir schon erwähnt. Miqyas ibn Subaba holten die Leute auf dem Markt ein und töteten ihn dort. Also bleibt nur noch Ikrima ibn Abi Jahl übrig. Ikrima ibn Abi Jahl ist geflohen und auf dem Meer mit einem Schiff davon gefahren. Dann kam ein Sturm, also der muss schon eine Strecke zurückgelegt haben, ja. Dann kam, weil Mekka, das Meer ist nicht so nebeneinander. Dann kam ein Sturm und die Leute sagten, also während er auf dem Schiff war, ja, betet Allah jetzt alleine an, denn eure Götter können euch jetzt gar nicht mehr helfen. Betet Allah alleine an, jetzt niemand sonst mehr anbeten, denn die anderen Götter, die können euch nicht mehr helfen. Da sagte Ikrima, Ikrima ist derjenige, der das erzählt, er sagte, wenn mich nur der Ikhlas vom Meer rettet, Ikhlas bedeutet, dass man eine Sache für Allah allein macht, gemeint ist hier das Gebet, wenn mich nur der Ikhlas vom Meer rettet, so wird mich auf dem Land nichts anderes retten. O Allah, ich verspreche dir, wenn du mich schützt vor dem, worin ich mich befinde, dann werde ich zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und meine Hand auf seine Hand legen, das heißt den Treueschwur leisten, und ich werde ihn sicherlich verzeihend und großzügig vorfinden. Danach ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahm den Islam an. Das ist die Geschichte dieser vier Leute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit denjenigen von ihnen, den Islam angenommen haben, zufrieden sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ die Leute von Quraysh sich versammeln bei der Kaaba, beim edlen Haus Allah subhanahu wa ta'ala, um ihnen das Urteil zu verkünden, wie er mit ihnen verfahren wird. Denn sie haben eine blutige Vergangenheit mit viel Unrecht und deswegen waren sie natürlich, hatten sie Angst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich bei ihnen rächen würde und sie erwarteten das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin sprach er sie an und sagte, was denkt ihr, wie werde ich mit euch verfahren? Und sie sagten, du wirst mit uns bestimmt gut verfahren, denn du bist uns ein edler Bruder und ebenso der Sohn eines edlen Bruders. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. Heute soll euch kein Tadel treffen, Allah soll euch vergeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wählte natürlich diese Worte geschickt und weise, denn er hat genau die gleichen Worte erwähnt, die Allah azza wa jall uns berichtet hat über Yusuf alaihi salatu wassalam, nachdem seine Brüder bereut haben, ihre Sünde, die sie begangen haben. Und dann sagte er auch, لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Kein Tadel soll euch heute treffen, möge Allah euch vergeben und er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Diese Geschichte, auch wenn sie Mursal ist, so ist sie sehr bekannt und die Realität spricht dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht bestraft hat. Und auch interessant ist an dieser Erzählung, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dieses Urteil erst verkündet hat, nachdem er sie gefragt hat, wie sie über ihn denken. Und so sieht man, liebe Geschwister, dass sie niemals das Gefühl hatten und nicht damit gerechnet haben und nicht erwartet haben, dass dieser Mensch, der so ein Ikhlas hat und der solch eine blumenreiche Vergangenheit hat und der nur Gutes für die Menschen wollte, sie haben erwartet so von ihm, alayhi salatu wasalam, dass er sie barmherzig behandeln wird. Und sie haben gewusst, dass er im Gegensatz zu allen anderen Führern auf der Welt, dass er, alayhi salatu wasalam, Sein Ziel war nicht die Eroberung, um Macht zu gewinnen. Sein Ziel war es nicht, Geld zu bekommen. Sein Ziel war es nicht, Frauen zu bekommen. Sein Ziel war es nicht, die Kaaba zu entwürdigen oder die heilige Zone zu entweihen. Und sein Ziel war es auch nicht, sich bei ihnen zu rächen, sondern sein Ziel war, dass das Wort Allahs, subhanahu wa ta'ala, das Höchste ist. Dass Allahs Religion die herrschende Religion ist, besonders natürlich in der Stelle, an der sich das Haus Allahs, subhanahu wa ta'ala, befindet. Und deswegen ist es ein Zeugnis der Feinde des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und das Zeugnis der eigenen Feinde ist immer das wahrhaftigste Zeugnis. Wenn sogar dein Feind bezeugt, dass du ein guter Mensch bist, dann bist du wahrlich ein guter Mensch. In diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, ist dann eine Aya herabgesandt worden, und zwar aus Surat An-Nahl, sagt Allah Azza wa Jal, am Ende von Surat An-Nahl, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Das ist die Aya, Entschuldigung, das ist Surat An-Nahl 126. Allah sagte, und wenn ihr bestraft, dann bestraft genauso, wie ihr bestraft worden seid. Wenn ihr bestraft, dann bestraft genauso, wie ihr bestraft worden seid. Aber wenn ihr geduldig seid, so ist dies für die Geduldigen noch besser. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wählte es, Geduld zu zeigen. Und er wählte die Vergebung. Und er ließ ihre ganzen Schulden, die sie an Sünden angehäuft hatten, um bei Allah subhanahu wa ta'ala belohnt zu werden. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, nasbiru wa la nu'aqib. Das heißt, wir werden geduldig sein und wir werden nicht bestrafen. Daraus ergibt sich, liebe Geschwister, dass, also aus dieser allgemeinen Vergebung aller Quraysh, ergibt sich, dass niemand von ihnen getötet wurde. Dass niemand von ihnen als Gefangener festgenommen wurde. Und es ergibt sich daraus, dass sie ihr Vermögen behalten dürfen und dass jeder Grundstücksbesitzer auch weiterhin Besitzer seines eigenen Grundstückes bleibt. Und es ergibt sich daraus, dass sie auch keine Grundsteuer bezahlen müssen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Bewohner von Mekka nicht wie alle anderen behandelt, deren Ortschaften mit Gewalt befreit worden sind oder erobert worden sind. Denn dieser Ort ist der Ort der Anbetung der Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala und es ist die heilige Zone von Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde, beziehungsweise in Mekka und Medina. Und deswegen gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob man überhaupt diese Ländereien, die Ortschaft von Mekka, ob man diese Grundstücke überhaupt verkaufen darf, ob man überhaupt die Häuser dort mieten darf. Und das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und sich ihrer erbarmen. Denn diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, man darf diese Ländereien nicht verkaufen und auch deren Häuser nicht mieten, sie haben gesagt, deswegen diese Ortschaft gilt, oder für diese Ortschaft gilt, dass derjenige, der zuerst dort ist, darf dort bleiben. Und alles, was nicht gebraucht wird von den Bewohnern von Mekka, darf jeder andere benutzen, wie zum Beispiel die Pilger, die Hajj oder die Umrah vollziehen. Und andere Gelehrte sind der Meinung, dass man die Ländereien von Mekka verkaufen darf, genauso wie deren Häuser. Und das ist natürlich diejenige Ansicht, die heutzutage praktiziert wird. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht begeben zu seinem Haus, in dem er vorher war, in Mekka. Sondern man hat ihm ein Zelt aufgeschlagen an einer Ortschaft, die Hajun heißt. eine Stelle, die heißt Hajun. Und warum dort ausgerechnet? Weil das war diejenige Stelle, wo die Quraysh sich damals versammelt hatten, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime zu boykottieren. Ja, damals, wir haben einmal in der Sira ganz am Anfang davon gesprochen, über das Boykott der Leute von Quraysh gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und die große Hungersnot, die deswegen ausgebrochen ist. Und das ist die Ortschaft, an dem er sich dann hat niederlassen, um dieses geschichtliche Ereignis in den Schatten zu stellen. Usama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu fragte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: Wirst du dich dorthin begeben, in das Haus begeben, wo du vorher warst? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hat uns Aqil etwa irgendein Haus hinterlassen? Hat uns Aqil etwa irgendein Haus hinterlassen? Und damit ist gemeint, liebe Geschwister, die Bestätigung des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari bei Muslim, in dem er sagte: Ein Muslim beerbt keinen Kafir und ein Kafir beerbt keinen Muslim. Und Aqil ist niemand anderes als einer der Brüder vom Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar haben wir verschiedene, unter anderem Abu Talib und Aqil und andere. Und dieser, als Aqil gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht beerbt und auch kein anderer Muslim aus seiner Familie. Als Aqil gestorben ist, hat ihn sowohl Abu Talib geerbt, als auch Talib geerbt. Talib, der Sohn von Abu Talib. Das heißt, die beiden, also Aqil ist gestorben und sein Bruder Abu Talib hat ihn geerbt. Und auch der Sohn von seinem Bruder, also sein Neffe. Wer ist noch Sohn von Abu Talib? Natürlich Ali ibn Abi Talib und Ja'far ibn Abi Talib, beide Sahaba. Und diese beiden haben ihn nicht geerbt, weil sie eben Muslime waren und die anderen waren Kuffar. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und morgen, insha'Allah ta'ala, beziehungsweise beim nächsten Mal, inshallah morgen, werden wir den zweiten Teil der Eroberung Makkas besprechen. Und danach kommt die Schlacht von Hunain. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesundheit geben und uns die Kraft geben und uns immer die Wahrheit aussprechen lassen und uns Standhaftigkeit geben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.